Dialog 21. Ein Auto mieten. Dialog 21. Hiring a car. Was für ein schöner Tag. What a lovely day. Machen wir eine Tour. Let's make a trip. Mieten wir doch ein Auto. Let's hire a car. Und fahren nach Schloss Windsor. And go to Windsor Castle. Ich möchte dieses Auto mieten. I'd like to rent this car. Wie hoch ist die Gebühr für einen Tag? What do you charge per day? 30 Pfund. 30 pounds. Gibt es eine Ermäßigung? Is there any reduction? Ja, sonntags kostet es nur 25 Pfund. Yes, on Sundays it's only 25 pounds. Okay. Okay. Ihre Papiere bitte. Your documents, please. Hier ist mein Führerschein. Here's my driving license. Und meine Kreditkarte. And my credit card. Bitte unterschreiben Sie hier. Please sign here. Nützliche Fragen. Wie viele Kilometer sind eingeschlossen? How many kilometers are included? Wie hoch ist die Kaution? How much is the deposit? Gibt es eine Unfallversicherung? Is there an accident insurance? Gibt es eine Vollkaskoversicherung? Is there a comprehensive insurance?